Achso, das soll ja kommen. Extra für das Konzert hier. Der Stefan Thorsten ist gefahren. Extra für uns. Machen wir Applaus für die beiden. Thorsten, meine Freunde auch. Jetzt hätte ich alleine kommen müssen. Das ist schon mal wert. Okay, also das nächste Lied ist von mir. Neues Lied. Der will nur bessere Tantiemen kriegen. Naja, wenn. Wenn die Zeit uns ruft. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da. Doch belogen und geleugnet wird alles, was einmal geschah. Niemals verstanden, doch immer gehetzt. Vergessen und verspottet, vielleicht sogar Gefühle verletzt. Alles, was sie sehen, ist die heile Welt. Keinerlei Gedanken an den großen Held. Er fiel im Kampf für die Freiheit und das Recht. Er musste viel ertragen im wahren Heldengefecht. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da. Halten schützend unsere Hand über unser Land, wenn es in Gefahr. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da. Erinnerungen an schöne Tage, wie es schon einmal war, wie es einmal war. Geboren in einer Zeit voll Scheu. Der Stolz ist verflogen, den Idealen keiner mehr treu. Doch wir lassen keinen Zweifel an Geschichte und Tradition. Wir werden niemals verstummen, trotz Hetze, Lüge und Hohn. Aufrecht und mutig in dieser Zeit. Doch es existieren auch Ängste und Einsamkeit. Doch lasst uns ein Vorbild wählen, wie die, die gefallen sind. Und habt dann keine Angst mehr, Teufel, Kälte und Wind. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da. Halten schützend unsere Hand über unser Land, wenn es in Gefahr. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da. Erinnerungen an schöne Tage, wie es schon einmal war, wie es einmal war. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da. Halten schützend unsere Hand über unser Land, wenn es in Gefahr. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da. Erinnerungen an schöne Tage, wie es doch einst einmal war, wie es einmal war.